In den ersten Hungerjahren nach dem Zweiten Weltkrieg waren Tausende von deutschen Kindern zwischen Ostpreußen und Litauen unterwegs. Fast alle hatten ihre Eltern und ihr Zuhause verloren. Nur durch gefährliche Betteltouren in einem fremden Land konnten etliche überleben. Viele fanden den Tod. Später gab man ihnen den Namen Wolfskinder. Wir haben keine Eltern und wir kommen aus Litauen. Und ich hatte erzählt, dass mein Bruder vom Zug geschubst wurde und dass wir nach Königsberg wollen. Aber wir müssen warten, bis er sich wieder erholt hat. Und da hat er uns an die Hand genommen, wie so ein Vater hat er uns betreut und begleitet bis zu einer russischen Kommandantur. Und da wurden wir dann praktisch erfasst. Как тебя зовут? Dein Name? Schumpelchen, ich heiße Schumpelchen. Das ist doch kein richtiger Name, Mädchen. Und kleiner, wie heißt der? Das ist der Uli Maps. Also so kommen wir nicht weiter. Und dann wollten die unsere Personalien aufnehmen und die kannten wir ja nicht. Wir kannten kein Geburtsdatum, wir wussten nicht, wie alt wir waren und wir hatten auch unsere richtigen Namen nicht mehr gewusst. Где находится мама? Wo ist Mama? Tot. Und wann ist sie gestorben, eure Mutter? Wissen wir nicht. Sie ist verhungert, einfach verhungert. Papa? Weg. Habt ihr noch Geschwister? Rudi, Armgard, Sigi. Und wo sind die jetzt? Litauen, alle in Litauen. Die Name von ganzer Familie? Liedke, Familie Max und Martha Liedke. Ganz sicher? Liedke, Max und Martha. Хорошо. Max und Martha, das haben sie dann zusammengekriegt. Und das war alles, was sie von uns hatten. Die Tragödie der verlorenen Kinder beginnt mit der Schlacht um Ostpreußen im Herbst 1944. Überlegene sowjetische Truppen schließen Ende Januar 1945 die Festung Königsberg ein. Sie fällt am 9. April. Von 130.000 eingeschlossenen Menschen überleben ganze 25.000. Schon bei der Massenflucht über das frische Haff sind mehr als 50.000 deutsche Zivilisten ums Leben gekommen. Bis 1945 lebten wir in Wehlau, in einem wohlbehüteten Elternhaus. Die Mutter war Hausfrau. Mein Vater besaß ein Sägewerk. Wir besaßen eine große Landwirtschaft. Und ich hatte eigentlich eine sehr unbeschwerte Kindheit. Und meine Geschwister, denke ich auch. Wir sind in Wehlau zur Schule gegangen bis 1945. Und dann begann ab Januar 1945 für uns dort die Schule nur in unregelmäßigen Abständen, weil die Schule, unsere, also meine Grundschule, belegt war mit Militär und so. Es wurde auch ferngehalten von uns Kindern. Aber nachher spürte man schon, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Die Odyssee der Familie Liedtke aus der ostpreußischen Kleinstadt Wehlau beginnt im eisigen Winter 1945. Millionen von Menschen fliehen vor der Roten Armee. Am 22. Januar schließen sich auch Max und Martha Liedtke mit ihren 6 Kindern, darunter ein 2 Monate alter Säugling, einem der zahllosen Flüchtlingstrecks an. Bald wird Vater Liedtke von der Familie getrennt. Er verschwindet spurlos. Der Säugling stirbt schon nach wenigen Wochen. Für Martha Liedtke und ihre 5 überlebenden Kinder beginnt eine fast 2 Jahre währende Irrfahrt durch diverse Lager der sowjetischen Besatzungsmacht. Doch mit eisernem Willen bringt die zarte Frau ihre Kinder durch und schafft sogar den Weg zurück nach Wehlau. Siggi, setz dich doch bitte zu uns. Und? Sag mir deinen Namen, aber sag jetzt nicht Schumpelchen. Hildburg. Waltraud. Und weiter? Liedtke. Und der Name deines Vaters? Max Liedtke. Wo ist der Papa? Wenn ich das nur wüsste. Aber der kommt doch wieder. Natürlich kommt euer Vater wieder zurück. Wir wissen nur nicht wann. Aber von unserem Vater war keine Spur. Keiner kannte ihn. Er war auch nicht registriert irgendwo. Und auch Bekannte, die wir dort trafen, die haben gesagt, also der Max Liedtke ist nicht hier. Ihr dürft nie vergessen, wer ihr seid und woher ihr kommt. Wir haben einen langen Weg zurückgelegt. Aber wir haben es wieder geschafft, nach Hause zurück. Schönes Zuhause. Es wird auch wieder bessere Zeiten geben. Woher weißt du das? Ihr müsst nur ganz fest dran glauben. Aber bis es wieder soweit ist, müsst ihr mir versprechen, dass ihr euch eure Namen beibringen könnt. Und warum müssen wir das? Wenn mir irgendwann mal was zustößt, dann... Was heißt das, zustoßen? Sie hat öfter im Bett gelegen und war immer krank. Sie konnte sich von dieser Krankheit überhaupt nicht erholen. Denn sie hat auch alles, was, wenn sie mal was zu essen hatte, alles ihren Kindern zugesteckt und hat wahrscheinlich immer selbst verzichtet. Kaum ist der Krieg vorbei, kommt es in Ostpreußen zu einer dramatischen Hungersnot unter der deutschen Bevölkerung. Cholera und Typhus breiten sich aus. Zehntausende verschwinden in den Gefängnissen der sowjetischen Besatzungsmacht. Etliche werden willkürlich erschossen. Massendeportationen sind an der Tagesordnung. Viele deutsche Frauen werden nach Sibirien verschleppt. Wir passen schon auf dich auf, Mama. Vielleicht kriegst du ja bald wieder Arbeit in der Papierfabrik. Das machen jetzt die Russen. Die brauchen uns nicht mehr. Dann gehen wir halt betteln bei den Russen. Die haben doch selbst nichts mehr. Und du, kleiner Mann, wie ist dein Name? Ich bin der Uli Matz. Der Uli Matz hat Hunger. Ja, was haben wir gegessen? Milde, Brennnessel, Kartoffelschalen. Wir haben auch vieles gegessen, was vielleicht nicht gut war, aber wir haben es gegessen, um zu überleben. Mein älterer Bruder hat immer versucht, irgendwo bei den Russen zu arbeiten, um ein bisschen was zu bringen. Ich kann mich richtig erinnern, wie sich mein Magen zusammengekrampft hatte vor Hunger. Und? Mehr habe ich heute nicht erwischt. Davon werden wir nicht satt, Rudi. Was soll ich machen? Wenn ich bei den Russen klaue, stellen sie mich an die Wand. Was ist mit Litauen? Das ist doch ein Märchen. Litauen. Ja, aber dann kam schon dieser Begriff Litauen. Viele Deutsche waren schon dort und das hat ja eben dann auch, ja, wie gesagt, darüber wurde gesprochen, das fahrt doch nach Litauen. Und unsere Mutti dachte, naja, wo soll ich die Fahrkarte kaufen? Ja, die haben ja kein Geld und so. Das hat sie dann erst später erfahren, dass einfach so auf dem Güterzug aufspringen, wenn man Glück hatte und nicht erwischt ist von dem Bahnbeamten, dass man dann dorthin fahren konnte. Meine Mutter war zuerst nach Litauen gefahren und dann nach dieser Litauenfahrt ist sie so geschwächt wiedergekommen, dass sie gleich danach gestorben ist. Sie ist gestorben und er hat noch irgendwas gelallt und hat aber, was ich noch verstanden habe, gesagt, und lasst mir die Kleinen nicht verhungern. Also die Waltraud und den Uli. Kinder, wenn ich nicht mehr bin, ihr müsst nach Lübeck zu deiner Antje. Das war so furchtbar schwer, dass wir, ich kann das eigentlich gar nicht beschreiben. Unsere Mutti war ja die einzigste Person, die überhaupt noch für uns da war. Aus der ganzen Familie, wir hatten nichts, wir waren gar nichts mehr und lebten da praktisch wie die Tiere in diesem eingepferchten Raum und hatten. Und plötzlich ist sie vor unseren Augen allen gestorben, nicht? Es gab auch keine Hilfe mehr für sie. Und es war so furchtbar, dass ich gedacht habe, jetzt sind wir wirklich ganz und gar allein. Noch aufgelegt. Ein Gebet gesprochen und dann sind wir abgefahren, zurück in die Baracke und standen dann vor einer ganz schweren Entscheidung. Was machen wir? Geschafft. Давай это. Unter den Wolfskindern, die nach Kriegsende durch Litauen irren, ist auch der 12-jährige Heinrich Kenzler. Jahre später wird sich sein Schicksal eng mit dem der Liedtke-Kinder verknüpfen. Keine Ahnung, in welcher Richtung der Zug fährt. Was alles passiert, der Sprache des Auslandes nicht mächtig. Kaum lesen können und geschweige denn die kyrillische Schrift nicht kennen. Geografie, und das hatten wir in der Schule noch nicht. Eine Karte habe ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gesehen. Man fühlt sich erstmal von Gott in die Welt verlassen. Und Man weiß, also du kannst hier nicht stehen bleiben, du kannst auch hier nicht liegen bleiben, sondern du bist hierher gekommen, um was zu bewirken. Hunger. Wie lange müssen wir noch laufen? Dauert nicht mehr lang. Und jetzt hört endlich auf zu quengeln. Und dann? Und dann sind wir bei dem Bauern, bei dem ich arbeiten kann. Und ihr kriegt was zu essen. Ganz sicher? Großes Indianer-Ehrenwort. Und hier dürfen wir wirklich bleiben? Eine Nacht bestimmt. Aber warum sollten die Litauer freundlich zu uns sein? Die haben jetzt auch die Russen im Land. Da verstehen sie ganz gut, wie es den Deutschen geht. Sie mochten einfach die Menschen, die Deutschen mit ihrer Kultur, die Deutschen überhaupt. Und es hat ja auch eine Zeit gegeben, als das litauische Land mit Deutschen besetzt war. Und sicherlich von der Zeit her. Und es ist ihnen da in der Zeit auch nicht schlecht ergangen. Das haben sie mir oft erzählt. Ich kann nicht so schnell. Komm, Ulimat, stell dich nicht so an. Der älteste Bruder Rudi bleibt auf dem litauischen Bauernhof zurück. Jetzt hat seine 12-jährige Schwester Sieglinde allein die Verantwortung für die Geschwister. Klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp, klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach, klipp, klapp. Lauf, lauf! Aber es waren auch manche, wo sie die Hunde losgelassen haben und auch mit Abwaschwasser beschüttet haben oder schon vom Weiten geschrien haben, da kommen wieder die Bettler. Viele haben dann auch uns beschimpft mit Hitler-Kinder und Eiket, Eiket, hier haut ab, haben ihre Gardinen zugezogen und Tor zugeknallt. Wir müssen weiter. Es sind mindestens 3 Stunden bis zum nächsten Hof. Und wenn sie uns wieder verjagen? Wir schicken den Uli vor. So wie der aussieht, schickt ihn keiner weg. Ich will nach Hause, zur Mutti. Was will der von uns? Der will, dass die Irmi mit ihm geht. Keine Verabschiedung, das war nichts mehr. Das war einfach mitfahren und ja, so ein Geradewohl. Und da war sie weg und das war es dann praktisch für viele, viele Jahre. Ich wusste gar nicht, wer der Bauer war, wie er heißt, wo der hinfährt, in welchen Ort. Und ich muss aber sagen, ich war nicht so sehr traurig. Ich war auch ein bisschen froh, dass ich jetzt einen weniger hatte, für den ich sorgen musste. Ich habe im Stillen gehofft, auf der Rückfahrt, ich würde ja in einen geordneten Verhältnissen kommen. Das war meine Hoffnung. Das kam aber das Gegenteil. Wir sind, wie gesagt, jeden Tag losgezogen, von einem Ort zum anderen, von einem Gehöft zum anderen und haben dann versucht, dass einer von uns beiden unterkommt, mein Bruder oder ich, oder meine ältere Schwester. Und da war ein sehr freundliches Bauern-Ehepaar, die mich dann ganz herzlich aufgenommen haben. Und da bin ich dann geblieben bei diesen Bauern. Sie hat auch kleine Arbeiten übernommen, ja, soweit wie sie es konnte. Aber nicht so schwer wie die Irmgard. Und somit war dann meine Schwester wieder etwas erleichterter. und brauchte nur noch für meinen jüngsten Bruder sorgen. Lass mich nicht allein, Sigi. Ich geh doch nur zum nächsten Bauern und hol uns was zum Essen. Hier kann dir nichts passieren. Ganz bestimmt? Ganz bestimmt. Aber bei diesem Bauern habe ich nichts bekommen. Die haben mir nichts gegeben. Und dann bin ich zu dem nächsten gelaufen. So, ich habe da etwas bekommen. Ich war, glaube, Brot waren das und Eier. Und da habe ich mich auch noch so gefreut. Eier, denn die aß der Uli sehr gern. Rohes Ei aufgeschlagen, Stückchen Brot eingetaucht. Das aß er eben, wie gesagt, sehr gern. Und da habe ich gedacht, mache ich ihm eine Freude. Uli, bin wieder da. Uli? Uli? Du brauchst dich nicht zu verstecken, Uli. Komm her. Uli! Wo bist du, Uli? Uli! Ich war in Angst und Panik und hatte selber Angst, dass ich jetzt, wenn ich jetzt in diesen Wald reinlaufe und hoffentlich ist er nicht hier und hat ihn jetzt, was wir auch gehört haben, da der Wolf gerissen, ja, und was mache ich jetzt? Jewe Mano, Waldrau! A tikcie grajte! Uli! Mein Gott, Uli! Wo kommst du denn her? Wo ist denn die Sigi? Ich weiß nicht. Ist dir was passiert? Sie ist weg und nicht wiedergekommen. Dann bin ich los. Und wie hast du mich gefunden? Kann ich bei dir bleiben? Er war ganz aufgeregt und war glücklich, dass er bei mir war und dass er dort bleiben durfte. Und die Bauersleute waren so nett und haben gesagt, es ist selbstverständlich, dass er bleibt. Während sie in Litauen ums Überleben kämpfen, werden Kinder in Deutschland schon wieder in die Ferien geschickt. Das Hilfswerk der amerikanischen Armee für die deutsche Jugend schickt Berliner Jugendliche zur Erholung nach Bayern. Dies ist der zweite Transport von Berlin-Lichterfelde. Der Zug von 23 Wagen hat eigenen Küchenbetrieb. Auch Ärzte reisen zur Betreuung mit. Die Bauersleute hatten mir eines Tages verkündet, dass sie ihren Bauernhof verlassen müssen und ganz, ganz weit wegziehen müssten und dass sie somit uns nicht behalten könnten. Und sie hatten uns dann neu eingekleidet und uns viel zu essen in unsere Tasche gesteckt und haben sich von uns getrennt, als wir dann beide in ein Nichts gewandert sind. Schlecht laufen, sehr schwer laufen, es fiel ihm schwer, er war einfach schwach. Und ich war ja auch nur ein Kind und habe natürlich für vieles auch gar nicht so Verständnis aufgebracht. Und dann bin ich auch manchmal losgelaufen und dann hat er immer geweint und geweint, verlass mich nicht, Schumpelchen, bleib bei mir. Und das war selbstverständlich, dass wir beide zusammengehalten haben und immer füreinander da waren. Einmal sind wir so erschöpft angekommen am Waldrand und hatten uns dann hingesetzt und was gegessen. Und da war oben am Hang von in diesem Wald ein ganzes Rudel Wölfe und die jaulten und jaulten. Und ich kann dieses Geräusch nie vergessen. Das sind doch nur große Hunde. können wir noch hier bleiben? Bitte. Nur eine Nacht. Hey, ihr beiden. Ja? Wo wollt ihr denn jetzt hin? Da komme ich gerade her, da gibt's nichts zu holen für Deutsche. Und Sie? Was haben Sie vor? Weißt du was, Mädchen? Ich heiße Schumpelchen. Schumpelchen? Na gut. Warum gehen wir nicht eine Weile zusammen? Ist ziemlich gefährlich hier draußen. Wir haben keine Angst. So besser. Kinder, wollen wir uns nicht gegenseitig helfen? Und wie soll das gehen? Ich kenne mich ja aus in der Gegend, vom Krieg her noch. Ich weiß, wie man den Wölfen aus dem Weg geht. Aber mir geben die Bauern nichts. Die haben kein Mitleid mit Erwachsenen. Wenn sie überhaupt ein Herz haben, dann für so kleine Würmer wie euch. Sie waren Soldat? Ach, Schumpelchen, das ist eine lange, lange Geschichte. Kommt, wollen wir? Ich hatte immer das Gefühl, dass dieser Mann sich vor irgendwas versteckt. Aber wofür er sich versteckt hat, weiß ich nicht. Was habt ihr? Es reicht ja mindestens 2 Tage. Wenn wir nicht alles auf einmal essen. Kluges Kind. Mir ist kalt. Na komm mal, Uli Matz, dann machen wir mal Feuer. Komm. Er hat sich immer irgendwo hinterm Busch oder irgendeinem Giebel versteckt und hat uns immer reingeschickt und wir kamen immer mit irgendwas Essbarem zurück und damit war wieder der Tag gelaufen. Darf ich Sie was fragen? Kommt ganz drauf an. Haben Sie einen Namen? Such dir einen aus. Otto? Ist genauso gut wie jeder andere. Heiße ich also ab jetzt Otto. Warum gehen wir nicht nach Hause? Welches Zuhause? Du hast deine Geschwister verloren, bis auf dieses Bündel Elend da. Deine Eltern sind tot. Du kannst froh sein, wenn du am Leben bleibst. Haben Sie denn keine Familie? Du bist ziemlich neugierig, Schumpelchen. Das ist eine schlechte Angewohnheit. Das hat schon so manchen in große Schwierigkeiten gebracht. Verstehe ich nicht. Schluss jetzt. Zeit zum Schlafen. Habe ich dann beobachtet, wie er die ganzen Eier ausgetrunken hatte und solche Sachen. Und wir haben ja nie den Beutel kontrolliert, was da drin ist oder nicht. Und an Essen. Wir müssen irgendwas gegen diese verdammten Läuse unternehmen. Essen? Nein, kleiner Mann, nicht essen. Ausrotten. Es wird Zeit, dass wir wieder nach Deutschland kommen. Was ist Deutschland? Sag du es ihm, Schumpelchen. Da kommen wir her, Olimar. Deutschland. Natürlich müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir nach Deutschland gehen. Darf uns niemand sehen. Wölfe? Ja, Wölfe. Es gibt viele Arten von Wölfen in Deutschland. Aber erst einmal müssen wir über einen großen Fluss. Was ist das für ein Fluss? Das Memel. Wird nicht leicht sein, euch Zwerge darüber zu schaffen. Ziemlich breit, die Memel. Weil wir ja nicht schwimmen konnten und so. Und dann habe ich immer gedacht, was der alles mit uns machen will. Und dann habe ich gesehen, wie der da die Eier getrunken hat und andere Sachen beobachtet. Und da hat er einmal festgeschlafen. Lässt du da nie? Und Otto? Der heißt nicht Otto. Will nicht weg von ihm. Der kommt alleine klar. Will bei ihm bleiben. Der klaut unsere Sachen. Dann war das so, dass wir beide lange, lange Zeit alleine durch Litauen gewandert sind und praktisch vom Betteln gelebt haben. Es glich ein Tag dem anderen. Wir sind mal in der Scheune schlafen gewesen, mal drin beim Bauern, wieder voll verlaust, hatten uns versucht auch zu reinigen. Wir kannten auch kein Wäschewechsel, wir kannten kein Waschen, wir kannten kein Zähneputzen. Wir hatten eigentlich so ein bisschen wie kleine Vagabunden gelebt. Und wir waren auch schon sehr raubeinig und wir kannten auch schon viele Tricks, wie man zu was gekommen ist. Wieso? Ja, so viel da! In Westdeutschland gibt es im Juni 48 neues Geld. Doch von der Währungsreform wissen die verlorenen deutschen Kinder in Litauen ebenso wenig wie von der Berliner Blockade, mit der die Sowjets in diesem Sommer die Welt an den Rand eines neuen Krieges bringen. Der Krieg der Wolfskinder ist immer noch nicht zu Ende. Sie haben gelernt, ihn ohne Schonung zu führen, auch gegenüber ihresgleichen. Hey du, bleib doch mal stehen. Was wird ihr von mir? Erfolgreich gewesen? Geht so. Wir kommen von dem Bauern da hinten. Der gibt mehr als die anderen. Der hat uns vollgestopft mit Wurst, Schinken und Butter. Solltest du auch hin? Ja, aber wenn er euch schon... Er mag deutsche Kinder. Danke für den guten Rat. Aber wenn er sieht, dass dein Beutel schon so voll ist, dann gibt er wahrscheinlich nicht mehr so viel. Dann habe ich ein Pech gehabt. Lass deine Sachen doch bei uns. Wir wollten sowieso gerade Rast machen. Du holst dir, was zu holen ist. Wir passen auf deinen Kram auf. Was würdet ihr machen? Ehrensache. Und dann bin ich losgezogen, ja. Dem vertraut. Ja, und als ich an dem Platz zurückkam, da war mein Rucksack und die Jungs auch weg. Und dann ist es einem so, als hätte man dir den Boden unter den Füßen weggenommen. Und in dem Moment hat man auch irgendwie, also mir ging es jedenfalls so, wenn der eine gekommen wäre und der hätte mir was über den Schädel geschlagen, das wäre mir auch so egal gewesen, ja. Und dann fuhr der Zug los. Und es war warm draußen. Und mitten in der Fahrt wurde plötzlich die Tür aufgestoßen von einem Russen in Zivil. Und der hatte meinen Bruder einen Schubs gegeben und vom Trittbrett geschubst. Und da ist mein Bruder in lauter Trümmer gefallen während der Fahrt. Und die da am Bahngelände waren. Olli! Olli Max! Olli Max! Olli Max! Olli Max! Muss ich jetzt sterben, Schumpelchen? Nein. So leicht bringt uns keiner um. Tut so weh. Du musst jetzt ganz fest die Zähne zusammenbeißen, Olli Max. Wir schaffen das schon, du und ich. Mein Bruder hatte sich die Beine aufgeschlagen, die Arme aufgeschlagen, im Gesicht Schürfwunden gehabt, aber er hatte keine Knochenbrüche. Und dann habe ich ihn dann unterstützt. Gestützt, bis sind wir gelaufen, die Schienen lang, bis zum nächsten Bahnhof. Na ja, jetzt sind wir hier. Ja, das ist ja wirklich los. Und das ist alles wirklich passiert? Ja, das ist alles passiert. Und eure Schwester Sigi? Weg, verschwunden. Irmi ist auch weg. Was wird jetzt aus uns? Der schlimme Teil mit Litauen war dann für uns durch diese Sache in Insterburg beendet. Von da aus sind wir dann von der Kommandantur aus in ein russisches Kinderheim gekommen für einen Tag. Und am nächsten Tag kamen wir dann in ein anderes russisches Kinderheim, wo nur aufgesammelte deutsche Kinder waren. 3000 deutsche Kinder trafen aus der UdSSR ein. Unschuldige Opfer des Hitlerkrieges, die Wochen und Monate von ihren Angehörigen getrennt waren. Die Odyssee von Waltraud und Ulrich Liedtke endet 1948 in einem Kinderheim im brandenburgischen Küritz. Auch Bruder Rudi findet den Weg nach Deutschland zurück. Sieglinde bleibt in Litauen. Nachdem sie ihren Bruder Uli verloren hat, wird sie von einer einheimischen Familie aufgenommen und findet Arbeit in einer Fabrik in der Stadt Kaunas. Im Sommer 55 macht sie sich auf die Suche nach ihrer verschollenen Schwester Irmgard. Sie sind Deutsche, nicht wahr? Man hört es also immer noch. Ich habe nichts gegen die Deutschen. Ich bin Bürgerin der Sowjetunion. Und was führt Sie zu mir, Bürgerin der Sowjetunion? Das ist meine Schwester. Irmgard. Irmgard Liedtke. Sie ist jetzt 19. Sie haben sie verloren? Ja, vor 8 Jahren. Sie ist damals hier irgendwo bei einem Bauern untergekommen. Ich habe keine deutschen Mädchen in meiner Gemeinde. Es tut mir sehr leid. Sie ist aber ganz bestimmt noch hier. Was macht dich so sicher, Kind? Das Rote Kreuz hat gesagt, sie ist nicht in Deutschland. Und dass sie nicht tot ist, weiß ich. Woher willst du das wissen? Ich weiß es einfach. Aber da konnte mir keiner helfen. Auch kein Pastor, der hatte auch gesagt, also hier waren irgendwann mal in den früheren Jahren viele deutsche Kinder, die hier auch gearbeitet, gebettelt haben. Aber die sind schon lange nicht mehr. Und da habe ich gedacht, also heute muss ich sie finden. Saß ich da in einer Ecke und am Wegesrand, und das war auch ein sehr heißer Tag. Ich hatte auch Durst gehabt, und da saß ich und so in mich gekehrt und habe gesagt, also wenn es dich gibt, Gott, dann muss ich heute die Irmgard finden. Du musst mir dabei helfen. Thank you. Könnte ich etwas zu trinken haben, bitte? Du genieß Ihre Ausnahme. Irmi? Ich bin deine Schwester. Sigi. Ekitischtja. Du bist Irmi. Irmgard Liedke aus Wehlau. Dorodok Dabo. Unsere Eltern heißen Max und Martha Liedke. Das weißt du doch noch, Irmi. Irmi? Liedke? Ich nehme dich mit, Irmi. Nach Hause. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie gefunden auf einem Bauernhof und sie hat mich nicht erkannt. Ich habe sie erkannt. Ich hatte jetzt auch Bilder mitgehabt von meinen Verwandten, die sie mir inzwischen geschickt haben. Und gut, dass ich die mit hatte, diese Bilder. So konnte ich ihr eben beweisen, dass ich bin wirklich ihre Schwester. Sie fing an zu weinen und zeigte mein Schulbild, das Einschulungsbild. Und ich erkannte mich und dann zeigte sie nachher ein Bild, wo wir Kinder sind mit der Mutter. Und das erkannte ich ja auch. Und sie fing fürchterlich an zu weinen, aber ich nahm mir da nichts an. Ich war skeptisch. Sie hat nicht mehr geglaubt, dass sie noch mal ihre Geschwister findet. Sie kannte keinen Feierabend, keine Entlohnung. Sie hat nur dafür gearbeitet, dass sie dort überhaupt bleiben durfte und essen durfte. Die Bäuerin, wenn sie gedurft hätte, wie sie es auch erwähnte, dann hätte sie mich auch zerhackt. Mehr will ich nicht sagen. Ein Satan. 9 Jahre nach dem Tod ihrer Mutter finden die 5 Liedke-Kinder wieder zusammen. Ostern 56 lernt Sieglinde in Küritz Heinrich Kenzler kennen. Sie heiraten 2 Jahre später, bekommen 4 Kinder und 8 Enkelkinder. Heute leben sie in einer kleinen Stadt in der Nähe von Berlin. Es sollten die, die das sehen und hören, die sollten sich auch mal vorstellen, sie wären 8 bis 10, 12 Jahre alt, ohne Eltern und sollten sich mal ähnliche Situationen vorstellen. Vielleicht 4, 5 Tage lang nichts zu essen oder kein Arzt, kein Recht, keinen Schutz zu haben. Und dann fühlen, wie einem dann zumute ist. Und die, die das jetzt sehen, die haben immer noch die Gewissheit, ich kann Apparat abschalten und lebe dann in meiner heilen Welt. Aber wir konnten den Apparat nicht abschalten, sondern wir mussten da durch. Wir mussten das Leben durchleben.